Kundgabe 6365. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.09.1955. Armut hindert nicht am Liebewirken. Auch der Allerärmste kann das Himmelreich erwerben. Denn meinen Willen zu erfüllen ist jedem Menschen möglich. Mein Wille ist uneigennützige Liebetätigkeit. Und ob der Mensch noch so arm ist an irdischen Gütern, die Liebe am Nächsten kann er üben, weil sie nicht nur im Geben materieller Güter besteht. Auch der ärmste Mensch kann in sich die Liebeflamme auflodern lassen. Er kann gerade in seiner Armut die Lage des Mitmenschen ermessen, der in Not ist. Und schon der ernste Hilfswille ist Liebe, die nach Betätigung drängt. Es wird die Liebe nicht bemessen nach dem materiellen Wert dessen, was sie verschenkt. Es ist der Grad der Liebe maßgebend. Und dann kann selbst die kleinste Gabe unermesslich hoch bewertet werden. Ein liebeerfülltes Herz kann sich aber auch in anderer Weise seinen Mitmenschen mitteilen, immer zum Segen dessen, weil Gegenliebe erweckt wird. Es kann jedes gute Wort, jede Anteilnahme am Schicksal des Mitmenschen, jeder liebevolle Blick oder tatkräftige Hilfeleistung ein verhärtetes Herz treffen und zum Schmelzen bringen. Es kann der Mitmensch dadurch mehr angerührt werden, als durch materielle Hilfe es geschehen kann, weil gerade die Armut des Schenkenden jenen von wirklicher Liebe überzeugt, die nun auch Erwiderung findet und ein Liebestrahl gezündet hat. Und entäußert sich nun ein in Armut lebender Mensch auch noch des Wenigen, das er besitzt, so wird er sich reiche Schätze erwerben für die Ewigkeit. Ihm wird aber auch irdisch geholfen werden, und er wird auch von seiner Armut den größten Segen selbst erfahren, weil in ihm auch das Verlangen nach materiellen Gütern erstirbt, je hilfreicher er dem Nächsten gegenüber ist, und er also weit schneller die Materie überwinden lernet, als ein Mensch inmitten irdischen Besitzes es lernen wird. Die Liebe des Herzens ist nicht abhängig von der Größe irdischen Besitzes. Die Liebe ist ein Gefühl im Herzen des Menschen, das stets zur Betätigung drängt und auch immer eine Art der Betätigung finden wird. Schon, dass sich dann der Mensch seines Mitmenschen annimmt, dass er nicht teilnahmslos an ihm vorübergeht, dass er ihn aufmerksam macht auf Gefahren oder ihm auf den rechten Weg hilft. Es kann der Mensch in jeder Weise seine Liebe zum Ausdruck bringen. Und immer wird seine Liebe dankbar empfunden werden und Gegenliebe erwecken. Darum wird kein Mensch sagen können, am Liebewirken durch Armut verhindert zu sein. Die Liebe hat mit materiellem Besitz nicht das Geringste zu tun. Denn auch der allerärmste Mensch kann beten aus liebeerfülltem Herzen, dass ich mich des unglücklichen Nächsten annehmen möge und ihm helfen, weil er selbst es nicht kann. Ein solches Gebet aber bedingt erst die Liebe im Herzen des Menschen, und dann erst wird es wirksam sein. Denn ich sehe den guten Willen dessen, und um seiner Liebe willen bin ich gern zur Hilfe bereit. Uneigennützige Nächstenliebe könnte so viel Not lindern. Doch daran mangelt es der Menschheit, und jeder denkt nur an sich und geht an der Not des Mitmenschen vorüber. Sie werden sich große Schätze erwerben, die ihre irdische Armut aufwiegen und die sie als unvergängliche Güter hinübernehmen dürfen in das jenseitige Reich. Sie werden reich sein drüben, weil sie auf Erden auch den Armen gedachten, wenngleich sie selbst nicht im Überfluss geliebt haben. Amen.